Die Niederlande im 17. Jahrhundert. Der Handel mit Südostasien, Westafrika und Amerika verhilft der Republik zu immensem Reichtum. Das Land erlebt einen einzigartigen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Es ist das goldene Zeitalter. In dieser Zeit lebt in Delft ein Maler, dessen Bilder heute von unschätzbarem Wert sind. You see that all. Works of unsurpassable beauty and perfection. Man sieht, dass alle Werke von unübertrefflicher Schönheit und Perfektion sind. Technically, he had similar materials that all of the other artists of his time did. Technisch gesehen hatte er ähnliche Materialien wie alle anderen Künstler seiner Zeit. But what he did with them, he worked in a very special way. Aber was er damit gemacht hat, hat er auf eine ganz besondere Weise gemacht. Jan Vermeer. Seine Welt ist voller Geheimnisse. Die Ansicht von Delft, der Astronom, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Jedes Gemälde erzählt eine ganz eigene Geschichte. Wir alle kennen seine weltberühmte Arbeit, aber wer war der Maler Vermeer selbst? Noch nie waren Forscher näher an Vermeer. A few tiny, tiny samples were taken. Wir haben ein paar winzig kleine Proben mit einem extrem scharfen Skalpell entnommen. Using an extremely sharp scalpel and removing a microscopic amount of paint. Und eine mikroskopisch kleine Menge Farbe entfernt. We're talking about the size of a dot at the end of the sentence. Aber wir sprechen hier von der Größe eines Punktes am Ende des Satzes. And from that we can gain so much information. Und daraus können wir so viele Informationen gewinnen. Heute, über 350 Jahre nach seinem Tod, begeistern Vermeers Gemälde Menschen in aller Welt. Vermeer ist der begehrteste Altmeister der Jetztzeit. Ich bin auf dem Weg nach Delft. Hier beginnt Vermeers Geschichte. Es ist ein sonniger Wintermorgen in der Kleinstadt im Süden der Niederlande. Der Nebel umhüllt die Spitze des alten Kirchturms. Auf dem Marktplatz ist es noch ruhig. Die Glocken der alten Stadtkirche läuten über den Häuserdächern. Vor dem historischen Rathaus treffe ich Bas van der Wulp. 45 Jahre arbeitete er als Stadtarchivar in Delft und kennt die Geburtsstadt Vermeers wie kein zweiter. Durch eine kleine Gasse gelangen wir in die Seitenstraße, gleich hinter dem Marktplatz. Ein schmaler Kanal führt an den Fassaden der kleinen aneinandergereihten Backsteinhäuser vorbei. Da standen Häuser von Künstlern, von Herbergen und Kleinhändlern. Vermeer wurde geboren in einem Haus, etwas östlich, ungefähr hier so, wo jetzt der leere Laden steht. Das Haus, in dem einer der wichtigsten Maler der Niederlande geboren ist, steht heute leer. Kein Museum, keine Gedenktafel. Hier erinnert nichts mehr an den größten Sohn der Stadt. Das ist ein Jammer von Delft heutzutage. Das wurde nicht erhalten. Sehr tragisch eigentlich, dass Vermeer sehr kurz nach seinem Tode vergessen wurde. Und erst im 19. Jahrhundert wieder neu entdeckt. Es sollte eigentlich eine große Statue haben, aber ja, das liegt nicht so in unserer Kultur, fürchte ich. Bas van der Wulp kennt jedes Dokument aus dem Stadtarchiv, in dem Vermeer erwähnt wird. Manche hat er selbst entdeckt. Daraus kann er wie bei einem Puzzle die verschiedenen Teile aus Vermeers Leben zusammensetzen. Vermeer wurde im Jahre 1632 geboren, als Sohn eines Gaffa-Werkes, nannte man das, der teure Stoffe gewebt hat und auch in Kunst gehandelt hat. Und auch ein Herbergier war. Sein Vater war Mitglied der Sint-Lukas-Gilde. Das Sint-Lukas-Gilde war eine Vereinigung, eine Berufsgruppe von Malern, Buchdruckkünstlern, Porzellanmalern und Bäckern. Also von allen Sorten Kunsten. Als Vermeer 9 Jahre alt war, kauft sein Vater eine Taverne am Marktplatz. Sie wohnen von nun an über dem Gasthaus, das sein Vater auch als Kunstgalerie nutzt. Vermeer wächst gewissermaßen zwischen Künstlern und Gemälden auf. Er hatte eine 11 Jahre ältere Schwester. Viel mehr ist über seine Kindheit nicht bekannt. Das nächste, was wir finden in den Archiven, sind die Dokumente über seine Hochzeit. Und dann sind wir schon im Jahre 1653. Er hat sich verliebt in ein Mädchen, viel reicher als er und überdies katholisch. Für mich war evangelisch getauft. Und seine Schwiegermutter war zunächst nicht so glücklich mit der Heirat, hat das auch versucht zu verhindern. Jan Vermeer bittet seinen künftigen Schwiegervater um Hilfe. Er solle die Mutter von der Heirat überzeugen. Sie gibt keine Zustimmung, zieht ihren Einspruch aber zurück. Davon, von diesem Gespräch, wurde eine Akte geschrieben vor einem Notar. Und mit dieser Akte ist man ins Rathaus gegangen. Und da konnte alles weitergehen. Vermeer heiratet die katholische Katharina Bollné und zieht auf die andere Seite des Marktplatzes um, in das Elternhaus seiner Braut. Er hatte keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, weil er nach seiner Hochzeit römisch-katholisch geworden war. Diese zwei Kirchengruppen, die leben ganz getrennt, völlig getrennt. Aber seine Braut war katholisch und wir sind ziemlich überzeugt, dass seine Schwiegermutter nur zugestimmt hat, wenn er katholisch geworden war. Katharina und Jan Vermeer bekommen 14 Kinder. Drei von ihnen sterben im Kindesalter. Vermeer führt den Kunsthandel seines Vaters weiter und wird selbst Maler. Der junge Vermeer ist ehrgeizig und suchend. In dem Versuch, Historienmaler zu werden, schafft er 4 große Historienbilder. Von einer biblischen Geschichte bis hin zu einer Bordellszene. Vermeer sucht nach einem Stil, der zu ihm passt und experimentiert mit Licht, Perspektive und Inhalt. Amsterdam. Das Rijksmuseum stellt hier seit Anfang Februar 28 Gemälde Vermeers aus. Es ist die größte Werkschau des Künstlers aller Zeiten. Experten vermuten, dass wohl nie wieder einem Museum gelingen wird, 28 der nur 37 erhaltenen Gemälde zusammenzuführen. Der Andrang ist riesig. Das Museum hat über 200.000 Tickets verkauft und die Öffnungszeiten ausgeweitet. Jeder will Vermeers Arbeit sehen. Once in a lifetime. Wir interessieren uns für den historischen Vermeer, weil er so ein großer Maler war. Wir finden das Historische in seinen Gemälden. Wir schauen uns den historischen Vermeer an, um seine Gemälde besser zu verstehen. Aber das wirklich Interessante ist, dass sein Werk irgendwie vom Leben handelt. His work is kind of about life. Das ist Benjamin Binstock, Kunsthistoriker und Vermeer-Forscher. Viele Jahre lehrte er Kunstgeschichte an der New York University. 2018 kam er nach Amsterdam, im Zentrum der niederländischen Altmeister, um seine Forschung an Vermeer weiterzuführen. It tells us everything about his life. It tells us a great deal about. Er verrät uns sehr viel über sein Leben und die Kultur der Niederländer im 17. Jahrhundert. Man könnte sagen, dass er sein ganzes Leben und sein Gesamtwerk im stadtgeschichtlichen Kontext darstellt. Dadurch, dass er die Stadt Delft zeigt. Er tut es auf eine so schöne Weise. Binstock spricht hier von der Straße in Delft. Es ist eine von 2 Stadtansichten, die von Vermeer bekannt sind. Das Bild gehört heute neben 3 anderen Werken zur Sammlung des Amsterdamer Rijksmuseums. Es zeigt in der rechten Bildhälfte ein mehrstöckiges Haus mit beschädigter roter Backsteinfassade und einem Staffelgiebel. Die Fassade leitet links in niedriger Höhe zum Nachbarhaus über. Dazwischen sind 2 Eingänge in Höfe und im Hintergrund weitere Gebäude zu sehen. In der Tür sitzt eine Frau, die mit Handarbeiten beschäftigt ist. Vor dem Haus knien 2 Personen, deren Gesichter sind nicht zu erkennen. Es könnten Kinder sein. Durch den offenen Durchgang zum Hof ist eine weitere Frau zu sehen, möglicherweise eine Magd, die sich über eine Waschwanne beugt. Das Bild wirkt ruhig. Die präzise Technik Vermeers, die Perspektive und die Farben machen es sehr realistisch. Bis heute streiten Forscher um die Lage der dargestellten Straße in Delft. Eine Recherche auf Basis eines Delfter Registers mit genauen Breiten aller Grachtenhäuser zur Zeit Vermeers führte 2015 zur Flamingstraat. Dort soll die Ansicht mit den heutigen Hausnummern 40 und 42 übereinstimmen. Das Haus war nicht weit von Vermeers eigenem entfernt und soll seiner Tante gehört haben. Diese These wird vom Rijksmuseum Amsterdam vehement vertreten, von anderen Wissenschaftlern aber angezweifelt. Einer von ihnen ist Benjamin Binstock. Es ist sein eigenes Haus. Die Fenster entsprechen den Fenstern in Vermeers Innenräumen. Und es macht Sinn, dass er seine Fenster in Anlehnung an die Räume seines Hauses malte. The figures around the house, die Figuren rund um das Haus, appear to be his family, scheinen seine Familie zu sein. His wife in the threshold, seine Frau an der Tür, die das Kostüm näht, das sie trägt. The maid in the alley, cleaning, das Dienstmädchen in der Gasse, das putzt, seems to have the same posture, scheint die gleiche Körperhaltung and physical build, den gleichen Körperbau und die gleichen Elemente des Kostüms zu haben wie das Milchmädchen. Binstock stützt sich bei all seinen Theorien auf eine Art Bildvergleich. Er habe alle Gemälde Vermeers nebeneinander betrachtet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und Werk für Werk chronologisch und historisch eingeordnet. Dabei sei er auch auf, so nennt er sie selbst, Problemgemälde gestoßen. They're disparate from Vermeer's paintings in obvious ways. Sie unterscheiden sich auf offensichtliche Weise von Vermeers Gemälden. There's mistakes or strange. Sie weisen Fehler auf oder sind seltsam. They don't have his level of technical mastery. Sie haben nicht das Niveau seiner technischen Perfektion. The essence of Vermeer is kind of stillness and perfection. Die Essenz von Vermeer ist eine Art von Stille und Perfektion. There's a timelessness. Es gibt eine Sehnsucht, eine Zeitlosigkeit, die in diesen problematischen Werken oft durch eine plötzliche Bewegung oder eine Art Unterbrechung hervorgerufen wird. Insgesamt seien es 7 Gemälde, die nicht in das Werk Vermeers passen. Darunter das Mädchen mit Flöte und Mädchen mit rotem Hut, heute beide in der Sammlung der National Gallery of Art in Washington, D.C. Und tatsächlich, die beiden Gemälde fallen auf. Sie sind ungenauer gemalt. Die Tiefe des Raumes fehlt. Sie sind weniger realistisch als vorherige Werke Vermeers. Binstocks Theorie löste große Diskussionen in der Kunstszene aus. Die Washingtoner Nationalgalerie sagt, das Mädchen mit der Flöte sei ein Unbekannter. The Rijksmuseum calls it Vermeer. Das Rijksmuseum nennt es Vermeer. Ein Unbekannter malt Bilder unter dem Namen Vermeers, Kunstfälschung im 17. Jahrhundert. Wer war dieser Maler, der sehr schnell lernte, all seine Techniken innerhalb von ein paar Jahren beherrschte? Die Suche nach Antworten führt mich nach Den Haag. Dort, in einem kleinen Zimmer im Mauritshaus, hängt das wohl berühmteste Werk Vermeers. Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Eine junge Frau vor einem dunklen, flachen Hintergrund, der die Aufmerksamkeit des Betrachters ausschließlich auf sie lenkt. Sie trägt einen blauen Turban mit herabfallender, hellgoldener Schärpe, einen großen Perlenohrring und eine senffarbene Jacke mit sichtbarem weißem Kragen darunter. Das Mädchen wird auch Mona Lisa des Nordens genannt. Niemand weiß um ihre Identität. Es ist das Mysterium im Gesamtwerk Jan Vermeers. Wir verwenden viele verschiedene wissenschaftliche Techniken, um in alle Aspekte von The materials that Vermeer used. Um alle Aspekte der von Vermeer verwendeten Materialien zu untersuchen. Das ist Abby van de Weer, Gemälderestauratorin im Mauritshaus. Gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam analysierte sie das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge bis aufs letzte Farbpigment. Wir verwendeten ein Mikroskop, das die Oberfläche des Gemäldes Pixel für Pixel abtastete. Und jetzt haben wir ein Image, das 10 Billionen Pixel groß ist. Und jetzt haben wir ein Bild, das 10 Milliarden Pixel groß ist. Man kann fast unbegrenzt in das Gemälde hineinzoomen. Durch diese Forschung wissen wir, dass der Hintergrund nicht schwarz ist. Der war ursprünglich nicht nur grün, sondern ein Vorhang. Der Vorhang ist im Laufe der Jahrhunderte in der durchscheinenden grünen Farbe verschwunden. Der digitale Mikroskopscan bringt auch die subtile Maltechnik Vermeers näher. Vermeer begann, das Gemälde in verschiedenen Braun- und Schwarztönen zu komponieren. Spezielle Infrarottechnik zeigt breite, kräftige Pinselstriche in den Schichten, die nun unter der sichtbaren Farbe liegen. Und die Forschung identifizierte zum ersten Mal Vermeers Farbpalette in diesem Gemälde. beautiful blue that we associate with her headscarf. Das wunderschöne Blau, das wir mit ihrem Kopftuch assoziieren, ist Ultramarin. That came all the way from Afghanistan. Es kam den weiten Weg aus Afghanistan. And in the 17th century it would have been more valuable than gold. Im 17. Jahrhundert war es wertvoller als Gold. And the fact that Vermeer was able to get ultramarine of such good quality. Die Tatsache, dass Vermeer in der Lage war, ein Ultramarin von so guter Qualität zu bekommen und so viel davon in diesem Gemälde zu verwenden, ist für mich erstaunlich. Amazing to me. Das Rot, das für ihre Lippen verwendet wurde, stammt von einem Insekt, das auf einem Kaktus in Mexiko lebt. Comes from an insect that lives on a cactus in Mexico. So all of these things tell us about world trade in the Netherlands in the 17th century. Diese Erkenntnisse erzählen uns auch etwas über den Welthandel in den Niederlanden im 17. Jahrhundert. All diese Farben kommen an einem Punkt in Delft zusammen. In Vermeers einzigartigem Gemälde. Well, we did find hairs from Vermeer's brush. Wir haben Haare von Vermeers Pinsel gefunden, vor allem in einem Bereich ihres Gesichts, und zwar genau zwischen dem Bereich von Schatten und Licht. And we think it comes from a dry brush. Wir glauben, dass sie von einem trockenen Pinsel stammen, den er zum Glätten und Überblenden verwendet hat. To smooth and blend one area into the other. Und weil dieser Pinsel trocken und ein wenig spröde war, and that because this brush was dry and a little bit brittle, sind einige der winzigen Pinselhaare abgebrochen und in das Gemälde eingebettet worden. Some of these tiny brush hairs broke off and became embedded in the paint. Mehr als 350 Jahre nach der Entstehung eines der wertvollsten Gemälde der Welt entdeckt ein Forschungsteam die Haare des Pinsels, mit dem der Künstler das Werk schuf. Die neuen Erkenntnisse sind bahnbrechend und revolutionär in der Vermeer-Forschung. Doch eine Frage bleibt: Wer ist das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge? Experten aus aller Welt streiten um ihre Identität. What we discovered is that she's probably not a portrait. Was wir herausgefunden haben, ist, dass es sich wahrscheinlich nicht um ein Porträt handelt. It's probably what we call a troni. Es ist wahrscheinlich das, was wir einen Troni nennen. So a type of character. Also eine Art Charakter, der vielleicht einen idealisierten Typus von Person darstellen soll. That is meant to be maybe an idealized type of person. So maybe she is meant to represent somebody who comes from afar wearing. Vielleicht soll sie also jemanden darstellen, der aus der Ferne kommt, ein Kopftuch um den Kopf trägt und eine unglaublich große Perle. But might not have been a portrait of a specific person. Aber es handelt sich nicht unbedingt um das Porträt einer bestimmten Person. That I believe. Das Mädchen mit dem Perlenohrring is the painter's daughter, Maria Vermeer. Ist die Tochter des Malers, Maria Vermeer. Benjamin Binstock beruft sich wieder auf seine Methode, das Gesamtwerk chronologisch zu betrachten. I would say he's presenting these models. Ich würde sagen, er stellt diese Modelle selbstbewusst als Modelle dar. These are not anecdotal, picturesque scenes of everyday life. Es sind keine anekdotischen, pittoresken Alltagsszenen. They're not meant to be. Das sollen sie auch nicht sein. Es sind Bilder über die Malerei. They're paintings about painting. They're paintings about his studio process. Es sind Bilder über seinen Atelierprozess. It's a kind of modernism that he gets from Rembrandt. Es ist eine Art Modernismus, den er von Rembrandt übernommen hat, der ebenfalls Modelle aus der Familie nutzte. Who also used family models. Binstocks Analysen sind nicht neu. Schon vor ihm haben Wissenschaftler das Mädchen als Vermeers Tochter Maria identifiziert. Auch modernste Untersuchungstechnik oder wissenschaftshistorische Einordnung kann das größte Rätsel der Kunstgeschichte nicht lösen. Und das ist es, was dieses Gemälde so wertvoll macht. Von Abby Vandewehr möchte ich wissen, wie viel das Bild heute wert ist. Oh, this painting is irreplaceable today. Dieses Gemälde ist heute unersetzlich. But at the time that it was bought in the late 19th century, it was, 30 guilders. Aber zu der Zeit, als es im späten 19. Jahrhundert gekauft wurde, kostete es nur 30 Gulden. It was worth the same as eggs for a family for a week. Es war so viel wert wie Eier für eine Familie für eine Woche. That it was worth almost nothing. Also eigentlich gar nichts. Heute ist es das Aushängeschild des Mauritshaus. Im Museumsshop gibt es nichts, was es nicht gibt. Kaffeetassen, Rucksäcke, Stifte, Kochschürzen. Bedruckt mit ihrem zarten Gesicht. Wenn es nach Binstock geht, soll sie, die Tochter Vermeers, auch die unbekannte Malerin, die talentierte Kunstfälscherin gewesen sein. Wenn man die Familienmitglieder identifiziert, wenn man sie in eine Reihenfolge bringt, wenn man sich die Räume in seinem Haus ansieht, all diese Beweise, die in Vermeers Kunst aufgrund seiner Selbstreflexivität bereits vorhanden sind, deuten darauf hin, this is the same girl as in the Girl with the pearl earring. Dass es sich um dasselbe Mädchen handelt wie in Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, das sich auf eine andere Art und Weise präsentiert. Presenting herself in a different way, in a much more direct. Viel direkter und weniger idealisiert. Less idealized, less perfect. Weniger perfekt. More original. Origineller. More bold. Kühner. Das ist es, wie sie wirklich war. That's who she was. That's Benjamin Binstock, der US-amerikanische Kunsthistoriker, glaubt, die Problembilder, die Nicht-Vermeers, seien Selbstporträts seiner Tochter. Eine Art Antwort auf Jan Vermeers berühmtestes Werk. Die Familie hielt es geheim. Sie wussten, dass sie dem Bäcker eine enorme Summe schuldeten, und sie bezahlten diese Schulden schließlich, indem sie ihm zwei Gemälde überließen. Und sie endeten diese Debt by trading him two paintings that were by his daughter, die von seiner Tochter stammten und die sie als Gemälde ihres Vaters ausgaben. That they passed off as paintings by her father. Natürlich gibt es keine konkreten Beweise für Binstocks Theorien. Jeder solle sich eine eigene Meinung bilden. It's a science that involves works. Es ist eine Wissenschaft, die sich mit Werken beschäftigt, mit Kunstwerken, mit Gemälden, die jeder sehen kann. Und Vermeer-Enthusiasten und Liebhaber und Amateure und Betrachter und Zuhörer sollten in der Lage sein, sich selbst einen Reim auf diese Dinge zu machen. Sie sollten in der Lage sein, zu erkennen, was ein Vermeer ist, was kein Vermeer ist. It's not something that technical studies can tell us. Das ist nichts, was uns technische Studien sagen können. Das ist etwas, das man selbst sehen und begründen können muss. You have to be able to see and reason for yourself. Zurück in Delft. Bas van der Wulp erzählt mir von Vermeers letzten Jahren. Die Niederlande waren ziemlich abhängig von dem Handel mit Ostindien zum Beispiel. Ja, das Land war reich. England und Frankreich waren ziemlich eifersüchtig auf so ein reiches Land. England und Frankreich haben den Niederlanden angegriffen. Es ist das Katastrophenjahr 1672. Die Niederländische Republik gerät in eine Wirtschaftskrise. Der Kunstmarkt bricht zusammen. Niemand kauft mehr Vermeers Gemälde. Vermeer gerät in große finanzielle Probleme. An einem Wintertag bricht er wahrscheinlich zusammen und stirbt. Er wird nur 43 Jahre alt und hinterlässt seine Familie mit hohen Schulden. Johann Vermeer, Kunstschilder, achter der Nieuwe Kerk an der Oud-Langendijk. Es ist ein Register aller Beerdigungen in der alten Kirche in Delft, aus dem Bas van der Wulp vorliest. Johann Vermeer, Kunstmaler, hinter der neuen Kirche an der Oud-Langendijk. Jan Vermeer wurde hier beerdigt. Da stand zum Beispiel, dass er mit 14 Trägen beerdigt wurde und dass die Glocke geläutet hat, ja, das hat Geld gekostet. Und wir wussten, dass er sehr arm war und viele Schulden hatte. Es ist die neueste Erkenntnis. Van der Wulp hat sie im letzten Jahr eher zufällig entdeckt und ein großes Medienecho ausgelöst. Ich habe in der 45 Jahre gearbeitet beim Stadtarchiv und am 1. Juli im letzten Jahr bin ich in Pension gegangen und Ende August fand ich diese neue Information. Das war das Wichtigste vielleicht, was ich je gefunden habe. Eines bedauert er immer noch, dass kein originaler Vermeer in Delft hängt. Die Stadt habe dafür zu wenig Geld gehabt. Alle Gemälde, die es noch gab von großen Künstlern, wurden im 19. Jahrhundert verkauft. Die waren im Rathaus und daher wurden die verkauft, davon dann. Und ja, jetzt hängen die bei sehr reichen Leuten oder in großen Museen über die ganze Welt. New York, Berlin, Paris, Tokio. Überall begeistert Vermeer seine Betrachter mit stillen Szenen. In seinen Bildern spielt sich wenig ab. Und gerade deshalb entdeckt man das Unscheinbare, die Details. Viele Rätsel bleiben ungelöst, viele Fragen offen. Jan Vermeer bleibt ein Mythos. Und seine Kunst ein einzigartiges Zeitdokument.